Aber noch steigt mit der Idee von Cluny der Stern des noch nicht 30-jährigen Königs. Er geht nach Rom, wo er der verlotterten Kirche den reinen Geist einpflanzen will. Aber wie unstaatsmännisch ist es, so sehr den König das Bewusstsein einer Mission erfüllt haben mag, wenn er jetzt daran geht, das römische Schisma zu beseitigen und auf dem päpstlichen Stuhl einen ausgesprochenen Reformmann zu setzen. Schisma oder Spaltung besteht, wenn zwei oder mehrere Päpste gewählt sind. Gewiss, die römischen Verhältnisse sind leidig genug. Da ist Benedikt IX., den seine Gegner zugunsten eines Papstes Silvester III. Gestürzt haben, gewiss kein würdiger Kirchenmann, aber Konrad kam gut mit ihm aus. Dieser Benedikt hat nun, als er noch einmal oben aufkam, seine Würde praktischerweise an den Erzpriester Johannes für 1000 Pfund verkauft. Schließlich aber gab es dann drei Päpste, da sich Benedikt doch nicht zum Entschluss aufraffen konnte, endgültig abzutreten. Zu Aachen wird die Romfahrt beschlossen. In Italien tagen unter Heinrichs Vorsitz drei Synoden, zu Pavia, Sutri und Rom. Der König soll den Römern einen Papst geben. Als sich Adalbert von Bremen dem Rufe versagt, bestimmt Heinrich Swietger von Bamberg, der sogleich gewählt wird. Als Clemens II. Erteilt er Weihnachten 1046 dem Salier die Kaiserkrönung. Die Römer aber gestehen dem Kaiser, der sich als Schirmherr der Kirche erwiesen hat, die erste Stimme bei der Papstwahl zu. Heinrich wendet sich nun nach Unteritalien, wo er Pandulf IV. In Capua wieder einsetzt und den Normannen Drogo als Grafen von Apulien, Reinulf als Grafen von Aversa bestätigt. Beide aber als Lehensträger des Reiches, nicht mehr des Grafen Weimar von Salerno, dessen stark angewachsene Macht dadurch eine Schmälerung erfährt. Nach Deutschland nimmt Heinrich den abgesetzten Papst Gregor mit, auch dessen Kaplan, einen Langobarden aus der Landschaft Aldebrandesca. Dieser Hildebrand war berufen, einst als Papst Gregor VII. Das Schicksal des deutschen Königstums zu werden. Schon zu Weihnachten 1047 muss der Kaiser zu Pölde den Römern einen neuen Papst geben. Clemens II. Ist bereits den merkwürdig frühen Tod der deutschen Päpste gestorben. Sein Nachfolger ist Poppo von Brixen, der aber noch im Sommer 1048 nach kaum 22 Tagen der Herrschaft vermutlich durch Gift stirbt. Nur mit Mühe lässt sich Bischof Bruno von Tuol aus dem Hause Egisheim, ein Verwandter des Kaisers, zur Übernahme bereit finden, ein fanatischer Reformer, dabei ein echter Alemanne von prächtigem germanischen Typ. Er nimmt den Mönch Hildebrand, den er in Cluny kennengelernt, nach Rom mit. Als Papst Leo IX., 1049 bis 1054, entfaltet er, vom Subdiakon Hildebrand unterstützt, die eifrigste Reformtätigkeit. Austreibung der simonistischen Geistlichen, Säuberung des Kardinalkollegiums, Vorgehen gegen die Priesterehe. Die beiden begeisterten Männer setzen sich durch. Von Rom tragen sie die Reform nach Frankreich, dessen Kirche sich auf dem Konzil von Reims fügt. Die Deutsche indessen bleibt, trotz dreier Synoden, Mainz, Bamberg und Augsburg, trotz der Förderung durch den Kaiser, schwierig. Aber unheimlich zielsicher arbeiten die Cluniazenser. Das von Leo erneuerte Kloster Hirsau an der Nagold wird eine Pflanzstätte fanatischen Reformwillens, überaus wirksam durch seine Sendlinge und Laienbrüder. Von diesem Schwarzwälder Stift sind nach und nach 130 Reformäbte in die deutschen Klöster entsendet worden. Leo steht ganz unter dem Einfluss des bohrenden Fanatismus Hildebrands. Weltabgekehrt ist schon sein Einzug in Rom. Er lässt sich noch einmal kanonisch wählen, damit doch bekundend, dass ihm die Einsetzung durch den Kaiser nicht genügt und damit bereits dessen Ansehen untergrabend. Dies ist nicht mehr der lothringische Bischof. Dies ist schon ein Kämpfer für ein Reich, das nur auf Kosten des Kaisertums wachsen kann. Offenkundig ist der Machthunger der Neukluniazenser, die nur deshalb die Kirche entweltlichen, um in ihr das Instrument für die Errichtung des Gottesstaates zu besitzen. Unbegreiflich, dass der Kaiser dies nicht gefühlt hat, wo doch seine Bischöfe, woran der tüchtige Gebhard von Eichstätt sich offen gegen diese Art ihres ehemaligen Amtsbruders aussprachen. Leo greift auch nach realer Macht, obwohl diese nur aus dem Körper des Reiches geschnitten werden kann. Die langobardischen Herzogtümer des Südens sind durch Erbstreit und Bruderzwist völlig zerrüttet. Als auch Weimar von Salerno, der letzte Fels, stirbt, ist sein Sohn Gisulf der letzte seines Hauses. Die Normannen, die zuerst als Freibeuter gekommen waren, haben in Italien festen Fuß gefasst. Hier greifen nun die Weltentsagenden in Rom in höchst weltlicher Art ein. Der Kaiser aber zieht keine Konsequenzen, als er vernimmt, dass die Beneventaner den Papst huldigten, nachdem sie ihre Herzöge Pannulf III. Und Landulf VI. Vertrieben haben. Ja, er verleiht selbst auf einem Wormser Reichstag Benevent dem Papste, wofür ihm dieser für Bamberg und Fulda die Exemption erteilt. Als aber der Papst noch ein Reichsheer zum Schutz von Benevent gegen die Normannen fordert und der Kaiser auch dem zustimmen will, erheben die Bischöfe, wieder der treffliche Gebhard voran, Einspruch. Der Ungarnkrieg ist noch nicht durchgekämpft. Schließlich gestattet der Salier, einigen 100 schwäbischen Rittern hinunterzuziehen und dem Papst zu helfen. Sie sind bis zum letzten Mann fechtend auf der Waldstadt geblieben. Als das päpstliche Heer 1053 durch die Erbärmlichkeit der Italiener völlig geschlagen wird. Der Papst gerät in die Gefangenschaft der von ihm früher gebannten normannischen Sieger. Diese aber, unter ihnen bereits der verschlagene Robert Giscard, der spätere Bundesgenosse Gregors VIII., begegnet ihm mit der größten Ehrerbietung, um von dem Banne befreit zu werden. Indes der Papst bleibt hartnäckig bei seiner Besitzforderung und ist unversöhnt 1054 in Rom gestorben. Vor dem Kaiser erscheint nun Hildebrand mit der Bitte um einen neuen Papst. Der schlaue Italiener veranlasst den gewissenhaften Salier Gebhard von Eichstätt ins Auge zu fassen. Erst nach halbjähriger Erwägung und gegen manche Zusicherungen sagt der wertvollste Diener des Kaisers zu. Der sittenstrenge Eichstätter wird der Papst Viktor II. Sein Kaiser aber folgt ihm im Frühjahr mit einem Heere, seine Stellung zu stärken. Er muss auch selbst wieder nach Italien, denn Markgraf Bonifaz VIII. Von Tuszien ist 1052 ermordet worden. Sein Lehensbesitz ist von höchster Bedeutung, beherrscht er doch auf der Westseite Italiens die Übergänge über den Apennin, besonders seit der Markgraf auf der festen Burg Canossa und mit Streubesitz auch in der oberitalienischen Ebene Fuß gefasst hat. Hier gehören ihm Mantua und einige Städte in der Emilia. Nun ist der treue Parteigänger plötzlich gestorben und seine Witwe Beatrix, eine Lothringerin, vermählt sich überraschend mit Gottfried dem Bärtigen, dem unversöhnlichen Gegner des Kaisers. Schon 1045 hatte sich der Lothringer erhoben und war dann besiegt nach dem Giebichenstein gewandert. Aber Heinrich hatte ihm als frommer Christ verziehen und ihn entlassen, ja ihm sein Oberlothringen zurückgegeben. Zum Dank hatte sich Gottfried alsbald mit dem Grafen Balduin von Flandern und dem Grafen Dietrich von Holland von Neuem gegen den Kaiser erhoben. Warum griff dieser nicht zu, wie sein Vater bei Herzog Ernst, der auch auf dem Giebichenstein saß, dann aber in der kühlen Gruft der Konstanzer Marienkirche auf dauernd unschädlich gemacht war? Heinrich muss daran denken, wie er 1047 vergebens gegen diese Feinde gezogen, wie seine schweren Reiter den leicht beweglichen Friesen erlagen, derweil aber Gottfried als ein Mordbrenner die Kaiserpfalz von Nymwegen plünderte.